Abschnitt 5 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Nugent sieht Lucilla. Der erste Eindruck, den das arme Fräulein Finch auf Nugent Dubourg machte, war ganz derselbe, den sie auf mich gemacht hatte. »Guter Gott«, rief er aus, »die Sixtinische Madonna!« Lucilla hatte schon durch mich von ihrer außerordentlichen Ähnlichkeit mit der Hauptfigur des berühmten Raphaelschen Bildes gehört. Von Nugents Bestätigung dieser Ähnlichkeit nahm sie keine Notiz. Kaum aber hatte er zu reden angefangen, als sie ihrerseits, betroffen von der merkwürdigen Ähnlichkeit der Stimme Nugents mit der seines Bruders, plötzlich in der Mitte des Zimmers stehen blieb. »Oskar«, fragte sie mit einem etwas gereizten Tone, »stehst du hinter oder vor mir?« Oskar lachte und antwortete hinter ihr stehend, »hier bin ich.« Sie wandte sich nach der Stelle, wo Nugent gesprochen hatte, und sagte, indem sie Nugent schüchtern anredete, »es ist wunderbar, wie ihre Stimme der Oskars gleicht. Gleicht ihr Gesicht dem seinigen auch so völlig? Darf ich mich selbst von ihrer Ähnlichkeit überzeugen? Ich vermag es nur auf eine Weise, durch Betastung.« Oskar trat vor und stellte einen Stuhl für seinen Bruder neben Lucilla hin. »Sie hat Augen in ihren Fingerspitzen«, sagte er. »Setze dich hin, Nugent, und lass sie dir mit ihrer Hand über das Gesicht fahren.« Nugent gehorchte ihm schweigend. Jetzt, nachdem der erste überraschende Eindruck vorüber war, beobachtete ich, dass eine merkliche Veränderung in seinem Benehmen eintrat. Nach und nach bemächtigte sich seiner ein unnatürlicher Zwang. Seine sonst so beredte Zunge wusste nichts zu sagen, und statt seiner so ungezwungenen Manieren beschlich ihn jetzt ein verlegenes, ungeschicktes Wesen. Mehr als je glich er seinem Bruder, als er sich auf den Stuhl setzte, um sich Lucillas Untersuchung zu unterwerfen. Sie hatte im ersten Moment, wie mir schien, einen Eindruck auf ihn gemacht, auf den er nicht gefasst gewesen war und der ihn derart in Verwirrung brachte, dass er nicht sogleich Herr darüber zu werden vermochte. Seine Augen blickten sie wie verzaubert an, er wurde abwechselnd bleich und rot, sein Atem wurde hörbar rascher, als ihre Finger sein Gesicht berührten. »Was ist dir?« fragte Oskar, indem er ihn überrascht ansah. »Nichts«, antwortete er in dem leisen, abweisenden Ton eines Menschen, der im Geheimen seinen eigenen Gedanken nachgeht. Oskar sagte nichts weiter. Lucilla fuhr mit der Hand zu wiederholten Malen über Nugents Gesicht. Er ließ es sich mit ernster Miene und ohne sich zu rühren gefallen, im schärfsten Gegensatz zu dem gesprächigen, lebhaften, jugendlichen Wesen, das er noch vor einer halben Stunde gezeigt hatte. Lucilla brauchte viel längere Zeit, ihn zu untersuchen, als sie bei mir gebraucht hatte. Während die Untersuchung ihren Fortgang nahm, hatte ich Muße, über das nachzudenken, was vor Lucillas Eintritt in Betreff ihrer Blindheit zwischen Nugent und mir verhandelt worden war. Ich hatte jetzt meine völlige Gemütsruhe wieder gewonnen und war imstande, mich zu fragen, was die kühne Idee dieses jungen Menschen in der Tat wert sei. Lag es im Bereich der Möglichkeit, dass ein so zarter Sinn wie das Gesicht, nachdem er 21 Jahre lang geschlummert hatte, wie durch ein Wunder wieder erweckt werden könne? Eine solche Annahme erschien mir unmöglich. Wenn die geringste Hoffnung vorhanden gewesen wäre, meinem armen, lieben Kinde den Segen des Augenlichtes wieder zu verschaffen, würden sachverständige Leute schon vor Jahren den Versuch einer solchen Wiederherstellung gemacht haben. Ich schämte mich, dass ich mich einen Augenblick lang durch den neuen Gedanken, welchen Nugent mir mitgeteilt hatte, so heftig hatte aufregen lassen. Jetzt war ich wahrhaftig entrüstet, dass er mich durch die eitelste aller Hoffnungen so nutzlos in Verwirrung gesetzt hatte. Als das einzige Verständige erschien es mir, diesen leichtfertigen und unbeständigen jungen Menschen zu ermahnen, seine verrückte Idee in Betreff Lucillas für sich zu behalten und mir selbst diese Idee ein für alle Male aus dem Kopf zu schlagen. Eben hatte ich diesen verständigen Entschluss gefasst, als meine Aufmerksamkeit durch Lucillas Stimme, welche mich bei meinem Namen rief, wieder auf das gelenkt wurde, was in dem Zimmer vorging. Die Ähnlichkeit ist merkwürdig, sagte sie, aber doch glaube ich, eine Verschiedenheit zwischen beiden herauszufinden. In der Tat bestand die einzige Verschiedenheit zwischen beiden in ihrer Hautfarbe und im Benehmen, zwei Verschiedenheiten, welche beide mehr oder weniger nur durch das Auge wahrnehmbar erscheinen mussten. »Und welchen Unterschied finden Sie?«, fragte ich. Langsam kam sie mit einer ängstlich verwirrten Miene wie brütend auf mich zu. »Ich kann es nicht erklären«, antwortete sie nach einer längeren Pause. Als Lucilla sich von Eugene abwandte, stand er von seinem Stuhl auf. Plötzlich ergriff er in einer derb zufahrenden Weise die Hand seines Bruders und sprach mit demselben in einem sonderbar aufgeregten, sich fieberhaft überstürzenden Tone. »Mein lieber Junge«, sagte er, »jetzt, nachdem ich Sie gesehen habe, gratuliere ich dir noch herzlicher als zuvor. Sie ist reizend, sie ist einzig. Oskar, wenn du es nicht wärst, ich könnte dich fast beneiden.« Oskar strahlte vor Wonne. Die Meinung seines Bruders galt ihm mehr als die aller übrigen Menschen. Noch ehe er ein Wort antworten konnte, verließ ihn Eugene ebenso plötzlich, wie er auf ihn zugetreten war, trat ans Fenster und blickte hinaus. Lucilla hatte seine Worte nicht gehört. Sie stand noch immer mit derselben Miene brütend da. Offenbar quälte und ängstigte sie das unerklärliche Problem der Ähnlichkeit der beiden Brüder. Ohne dass ich irgendetwas gesagt hätte, was sie zu einer weiteren Äußerung über den Gegenstand hätte veranlassen können, wiederholte sie hartnäckig ihre Behauptung. »Ich sage Ihnen noch einmal, ich merke eine Verschiedenheit zwischen beiden«, wiederholte sie, »obgleich Sie mir nicht zu glauben scheinen.« Ich legte mir diese mit einem Ausdruck von Unbehaglichkeit vorgebrachte Behauptung dahin aus, dass es ihr mehr darauf ankomme, sich selbst als mich zu überzeugen. In ihrem Zustande der Blindheit war es doppelt und dreifach unangenehm für sie, die beiden Brüder nicht voneinander unterscheiden zu können. Ich begriff ihre Ungeneigtheit, das zuzugeben. Ich fühlte, wie eine solche Verlegenheit mich in ihrer Lage irritiert haben würde. Sie wartete ungeduldig auf eine Erwiderung von mir. Ich bin, wie der Leser bereits weiß, eine indiskrete Person. Ohne jede böse Absicht tat ich eine meiner unvorsichtigen Äußerungen. »Ich glaube alles, was Sie mir sagen, liebes Kind«, antwortete ich. »Ich zweifle nicht, dass Sie eine Verschiedenheit zwischen den beiden Brüdern herausgefunden haben. Aber doch möchte ich gern einen Beweis dafür sehen.« Sie errötete. »Wie?«, fragte sie kurz. »Versuchen Sie es doch einmal«, schlug ich vor, »die Gesichter beider abwechselnd zu betasten, und zwar in der Art, dass Sie diese Versuche dreimal wiederholen und es den Brüdern überlassen, zwischen jedem Male ihre Plätze nach Belieben zu wechseln. Wenn Sie es dreimal hintereinander richtig treffen, haben Sie bewiesen, dass Sie wirklich eine Verschiedenheit zwischen beiden Brüdern herausgefunden haben.« Lucilla schreckte vor der Annahme dieser Herausforderung zurück und schüttelte schweigend den Kopf. Nugent, der meine Worte gehört hatte, wandte sich plötzlich vom Fenster her um und unterstützte meinen Vorschlag. »Eine famose Idee«, platzte er heraus. »Lasst uns das doch einmal versuchen. Du hast doch nichts dagegen, Oskar, wie?« »Ich sollte etwas dagegen haben«, rief Oskar, den der bloße Gedanke, dass er seinem Bruder gegenüber einen eigenen Willen haben könnte, entsetzte. »Wenn Lucilla bereit ist, sage ich mit dem größten Vergnügen ja.« Die beiden Brüder traten Arm in Arm auf uns zu. Mit großem Widerstreben ließ sich Lucilla überreden, das Experiment zu versuchen. Zwei ganz gleiche Stühle wurden vor sie hingestellt. Auf einen Wink von Nugent nahm Oskar schweigend den Platz zu ihrer Rechten ein. Infolge dieses Arrangements musste sie jetzt mit derselben Hand, deren sie sich vorhin bei der Betastung von Nugents Gesicht bedient hatte, Oskars Gesicht betasten. Als sie sich beide gesetzt hatten, meldete ich ihr, dass wir bereit seien. Lucilla legte ihre Hände auf die Gesichter der beiden Brüder, ohne die entfernteste Idee davon zu haben, welchen Platz jeder von ihnen eingenommen hatte. Nachdem sie zuerst beide mit beiden Händen zugleich betastet hatte, versuchte sie es demnächst mit jedem einzeln und machte den Anfang mit Oskar, indem sie sich dabei nur ihrer rechten Hand bediente. Dann ging sie zu Nugent, indem sie sich wieder ihrer rechten Hand bediente, kehrte dann zu Oscar zurück, dann wieder zu Nugent, zauderte, schien mit sich ins Reine zu kommen, klopfte Nugent leicht auf den Kopf und rief: »Oscar!« Nugent lachte laut auf. Das Lachen sagte ihr, noch bevor einer von uns reden konnte, dass sie bei dem ersten Versuch sich geirrt habe. »Versuche es noch einmal, Lucilla«, sagte Oscar freundlich. »Nein«, antwortete sie, indem sie mit erzürnter Miene zurücktrat. »An einer Mystifikation ist es genug.« Jetzt versuchte es Nugent, sie zu überreden, das Experiment noch einmal zu machen. Aber sie unterbrach ihn sofort mit den Worten: »Denken Sie, ich würde für Sie tun, was ich für Oscar zu tun mich geweigert habe? Sie haben über mich gelacht. Was war denn da zu lachen? Sie und Ihr Bruder haben ganz gleiche Gesichtszüge, ganz gleiches Haar und ganz gleiche Größe. Was ist denn nun so lächerlich daran, wenn ein armes, blindes Mädchen Sie bei einer solchen Ähnlichkeit miteinander verwechselt? Ich möchte gern um Oscars Willen eine gute Meinung von Ihnen behalten. Wenn Sie sich aber wieder lustig über mich machen, werde ich glauben müssen, dass Sie nicht das gute Herz Ihres Bruders haben.« Nugent und Oscar sahen einander wie versteinert von diesem plötzlichen Zornesausbruch an, Nugent noch bestürzter als sein Bruder. Ich versuchte, mich ins Mittel zu legen und die Sache wieder ins Gleiche zu bringen. Bei meiner leichten Lebensphilosophie und meiner beweglichen französischen Natur war es mir unmöglich, einen hinreichenden Grund für diesen heftigen Ausbruch der Übellaune Lucillas zu erkennen. Vermutlich lag etwas in meinem Ton, das meine Worte sie nur noch aufgebrachter machten. Auch mich unterbrach sie sofort zornig mit den Worten: »Sie haben es vorgeschlagen, Sie trifft der stärkste Tadel.« Ich entschuldigte mich. Nugent seinerseits folgte meinem Beispiel und Oscar unterstützte uns mit seinem größeren Einfluss. Er ergriff Lucillas Hand, küsste dieselbe und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Der Kuss und das Flüstern wirkten wie ein Zauber. Sie reichte Nugent die Hand, schlang ihren Arm um meinen Nacken und umarmte mich mit der ihr eigenen Anmut und Grazie. »Verzeiht mir«, sagte sie sanft, »ich wollte, ich könnte Geduld lernen, aber ach, Herr Nugent, es ist bisweilen so hart, blind zu sein.« Ich kann wohl Ihre Worte hier wiederholen, aber ich kann dem Leser keinen Begriff von der rührenden Einfachheit, mit welcher sie dieselben sprach, und von ihrem kindlich angelegentlichen Bemühen geben, sich Verzeihung zu erwirken. Nugent war so gerührt, dass auch er, nachdem er Oscar einen Blick zugeworfen hatte, in welchem die Frage lag, »Darf ich?« die Hand, die sie ihm reichte, küsste. Als seine Lippen die Hand berührten, fuhr sie zusammen. Das zarte Rot, welches bei ihr immer das plötzliche Auftauchen eines Gedankens begleitete, überflog ihr Gesicht. Wie bewusstlos behielt sie Nugents Hand in der ihrigen, ganz hingenommen von dem Bemühen, sich ihren neuen Gedanken klar zu machen. Einen Augenblick stand sie regungslos brütend da wie eine Statue. Im nächsten Augenblick aber ließ sie Nugents Hand fahren und wandte sich mit heiterer Miene zu mir. »Werden Sie mich für sehr eigensinnig halten?« fragte sie. »Warum, liebes Kind?« »Ich bin noch nicht befriedigt. Ich möchte es noch einmal versuchen.« »Nein, nein, wenigstens heute nicht mehr.« »Ich möchte es noch einmal versuchen«, wiederholte sie, »nicht auf Ihre Weise, sondern auf meine eigene Art, die ich mir eben ausgedacht habe.« Sie wandte sich nach Oscar um. »Willst du mir darin zu Willen sein?« Ich brauche wohl Oscars Antwort nicht ausdrücklich anzugeben. Darauf wandte sie sich zu Nugent. »Wollen Sie?« »Sagen Sie nur, was Sie von mir wünschen«, antwortete er. »Gehen Sie mit Ihrem Bruder an das andere Ende des Zimmers. Hier weiß ich zu genau, wo jeder von Ihnen steht. Madame Pratolungo wird mich hinführen und mich so hinstellen, dass ich Ihrer beider Hände ergreifen kann. Ich möchte, dass dann jeder von euch, wer anfangen soll, könnt ihr durch ein Zeichen miteinander verabreden, meine Hand ergreife, sie einen Augenblick festhalte und dann wieder loslasse. Ich bilde mir ein, dass ich euch auf diese Weise voneinander unterscheiden könnte, und ich möchte es sehr gern einmal damit versuchen.« Die Brüder gingen schweigend an die andere Seite des Zimmers. Ich führte Lucilla ihnen nach bis an die Stelle, wo sie standen. Auf ein Zeichen von mir ergriff Nugent zuerst, wie sie es verlangt hatte, ihre Hand, hielt dieselbe einen Augenblick fest und ließ sie dann wieder fahren. »Nugent«, rief sie, ohne sich einen Augenblick zu besinnen. »Ganz richtig«, sagte ich. Sie lachte vergnügt. »Nur weiter, macht mich irre, wenn ihr könnt.« Die Brüder wechselten geräuschlos ihre Plätze. Oskar, der jetzt genau an derselben Stelle stand, an welcher eben vorher Nugent gestanden hatte, ergriff ihre Hand. Alsbald rief sie, »Oskar!« »Wieder richtig«, sagte ich. Auf ein Zeichen Nugents ergriff Oskar ihre Hand zum zweiten Mal. Sie wiederholte seinen Namen. Auf ein Zeichen von mir stellten sich die Brüder geräuschlos neben sie, Oskar an ihrer rechten, Nugent an ihrer linken Seite. Auf ein von mir gegebenes Signal ergriffen sie ein jeder in demselben Augenblick eine ihrer Hände. Dieses Mal besann sie sich einige Augenblicke, bevor sie sprach, dann aber bezeichnete sie die beiden Brüder wieder richtig. Lächelnd wandte sie sich zur Rechten und sagte auf den an dieser Seite Stehenden deutend »Oskar«. Wir waren alle drei gleich überrascht. Ich untersuchte abwechselnd Oskars und Nugents Hand. Bis auf die jammervolle Verschiedenheit der Farbe waren die Hände in jeder Beziehung einander völlig gleich, von derselben Größe, derselben Form, derselben Textur der Haut, auf keiner der beiden Hände eine Narbe oder ein Zeichen, durch welche man sie von der anderen hätte unterscheiden können. Durch welchen geheimnisvollen Divinationsprozess war es ihr also gelungen, jedes Mal richtig herauszufinden, wessen Hand sie berührte? Sie wollte oder konnte keine deutliche Antwort auf die Frage geben. »Es regt sich etwas in mir bei der Berührung des einen, was ich bei der Berührung des anderen nicht empfinde.« »Und was ist das?«, fragte ich. »Ich weiß es nicht, aber es regt sich in mir bei der Berührung Oskars und nicht bei der Berührung Eugens.« Sie machte allen weiteren Fragen dadurch ein Ende, dass sie vorschlug, wir möchten den Abend mit etwas Musik in ihrem Wohnzimmer beschließen. Als wir zusammen am Klavier saßen, während die Zwillingsbrüder sich an die andere Seite des Zimmers gesetzt hatten, um uns zuzuhören, flüsterte sie mir ins Ohr, »Ihnen will ich es sagen.« »Was?«, fragte ich. »Woher ich weiß, wer jeder von Ihnen ist, wenn Sie beide meine Hände berühren. Wenn Oskar Sie berührt, ergießt sich eine entzückende Empfindung von seiner Hand in die meinige und durchrieselt mich ganz. Ich vermag es nicht deutlicher auszudrücken.« »Ich verstehe. Und was empfinden Sie, wenn Nugent Ihre Hand berührt?« »Nichts.« »Und auf diese Weise haben Sie die Verschiedenheit zwischen den beiden herausgefunden?« »Auf diesem Wege werde ich die Verschiedenheit zwischen beiden immer wieder herausfinden können. Wenn Oskars Bruder es jemals versuchen sollte, sich meine Blindheit zunutze zu machen, und er ist dazu imstande, er lachte über meine Blindheit, so werde ich ihn auf diesem Wege erkennen. Ich habe Ihnen gesagt, ehe ich ihn noch kannte, dass ich ihn hasse. Und ich hasse ihn noch jetzt. Meine liebe Lucilla!« »Ich hasse ihn noch jetzt!« Sie schlug die ersten Akkorde auf dem Klavier mit einer eigensinnigen Falte auf ihrer niedlichen Stirn an. Unser kleines Abendkonzert begann. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 18. Dezember 2023.